Wünschen Sie noch etwas, Sir? Nein, danke, Mr. Box. Vor morgen früh nichts mehr. Eine teuflische Nacht, Sir. Ja, wahrhaftig. Also bis morgen. Oktober 1831. Mir ist nicht recht wohl bei dem Gedanken an den Erfolg dieses Abends. Liegt wahrscheinlich an diesem Wetter. So recht wie aus einer von diesen Schauergeschichten. Stürmischer Wind, ein bitterkalter Vorbote des Winters. Oder vielleicht der Gedanke, wie so ein Wind einem Schiff auf See mitspielen könnte. Ich glaube nicht, dass das Unbehagen, das ich empfinde, etwas mit Kapitän Fitzroy zu tun hat. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ein ganz merkwürdiger Mensch ist das. Da liegt es, Charles, dort auf der Anhöhe. Fitzroy Hall, ein düsterer alter Bau, gebaut von einem Wahnsinnigen der Legende. Aber diese Fitzroys sind ja alle verrückt, so oder so, seit Jahrhunderten. Sie führen ihre Abstammung auf König Karl II. Zurück. Ein bisschen Verrücktheit, das stört ja nicht, solange sie Format hat. Dieser Mann, mit dem Sie mich zusammenbringen wollen, dieser Kapitän... Keine Angst, mein Lieber. Der ist nicht verrückt. Noch nicht jedenfalls. Dieses Familienerbe, das macht sich erst im mittleren Jahr bemerkbar. Der Kapitän ist erst 26. 5 normale Jahre hat er bestimmt noch vor sich. Sehr witzig, Professor Henslow. Und was ist, wenn er mich anheuert? Und ich verpflichte mich für eine 5-Jahres-Reise. Ihre Schätzung erweist sich als irrig und er wird schon in 4 Jahren verrückt. Das wäre ja fürchterlich. Sie da draußen. 900 Meilen vor den Azoren mit einem verrückt gewordenen Kapitän. Da sitzen Sie da mit Ihren Sammlungen, was? Kann man nichts machen, als all die schönen Präparate im Stich lassen, über Bord springen und um sein Leben schwimmen? Sie sind offenbar in sehr heiterer Laune. Na freilich. Die Fitzroys haben den besten Brandy in ganz England. Kein Grund zum Trübsinn, mein Lieber. Ich gebe Ihnen mein Wort als Naturwissenschaftler. Kapitän Fitzroy ist geistig völlig gesund und wird es viel länger bleiben, als Sie auf ihn angewiesen sind. Wenn er ein bisschen sonderbar wirkt, dann liegt das an seinem Beruf und an sonst gar nichts. Das kennt man doch bei Schiffskapitänen. So, was meinen Sie damit? Das ist doch ganz logisch, mein Lieber. Nach unserer britischen Marinetradition ist der Kapitän eines Kriegsschiffes ein Aristokrat. Kein gesellschaftlicher Kontakt mit seinen Untergebenen. Die stehen alle viel zu tief unter ihm. Dienstlich spricht er zwar mit seinen Offizieren, immer höchst formell und korrekt, aber er speist ganz allein. Das kann einem Menschen auf einer 5-Jahres-Reise schon auf die Nerven gehen. Wenn ich nicht irre, hat sich der Vorgänger von Kapitän Fitzroy auf diesem Schiff nach einem Nervenzusammenbruch tatsächlich erschossen. Irgendwo auf der südlichen Halbkugel, glaube ich. Sowas hat natürlich seine Auswirkungen auf einen Mann wie Kapitän Fitzroy. Sie haben doch sicher von seinem erlauchten Onkel gehört, dem Viscount Castlereagh, der sich vor 10 Jahren selbst den Hals abgeschnitten hat. Ja, davon habe ich gehört. Grauenvolle Geschichte. Aber Darwin, Sie sollten Ihr Gesicht sehen. Ist eine durchgeschnittene Kehle für Sie so etwas Furchtbares? Allerdings, wenn ich an Blut denke, wird mir übel. Keine Sorge, solange Sie dabei sind, wird er sich nicht die Kehle durchschneiden. Das wird Ihr Auftrag sein, den Kapitän bei Laune zu halten. Sie werden das großartig machen. Wenn er mich nimmt. Das tut er. Vielleicht. Sie wissen ja, ich bin eigentlich kein Naturwissenschaftler. Schon, aber er weiß es nicht. Darauf kommt es ja auch gar nicht an. Sie sind Aristokrat, Sie sind ihm ebenbürtig. Das ist das Einzige, was zählt. Hat er jemanden, mit dem er speisen kann? So, da wären wir. Nach Ihnen, mein Junge. Danke. Ein Wort noch, mein Junge. Wenn ich Sie dem Kapitän vorstelle, treten Sie selbstbewusst auf. Er als Kapitän eines Kriegsschiffes ist ein Gott mit absoluter Befehlsgewalt. Wenn Sie sich dem unterwerfen, sind Sie 5 Jahre lang sein Stiefelputzer. Ich werde mich bemühen. Machen Sie Cambridge keine Unehre. Von mir ganz zu schweigen, der ich Sie empfohlen habe. Treten Sie auf ihn zu, schütteln Sie ihm die Hand wie ein Standesgenosse und sagen Sie Charles Darwin zu Ihren Diensten. Ich glaube, ich brauche keine Belehrung, Professor. Genau, das ist der Ton. Ich wusste doch, dass ich richtig gewählt habe. Professor John Stevens Hanslow und Mr. Charles Darwin, melden Sie uns, wenn ich bitten darf. Die Herren werden erwartet, wenn Sie mir bitte folgen. Hanslow, freut mich sehr. Und das ist, nehme ich an... Charles Darwin, zu Ihren Diensten. Ausgezeichnet. Mr. Darwin, Sie sind mir wärmstens empfohlen. Na, das wissen Sie ja. Noch 2 Brandy, Davies. Sie nehmen doch Brandy, ja? Ja, dazu bin ich ja hier. Danke. Ihre Mutter war eine Wedgwood, höre ich. Haben Sie etwa auch künstlerische Neigung? Gar nicht. Na, Gott sei Dank. Ich bin mal mit einem Maler gesegelt. Schauerlich war das. Als ob das ganze Leben nur darin bestünde, auf Sonnenuntergänge zu warten. War überhaupt ein schrecklicher Kerl. Und er hielt sich mit seinen Bediensteten wie mit seinesgleichen. Schließlich hat er sogar eins von den Mädchen geheiratet. Kind kam zur Welt. Natürlich schwachsinnig. Aber bitte setzen Sie sich. Ah, danke, Davies. Ihr Wohl, meine Herren. Superb. Wahrhaftig. Ausgezeichnet. Ah ja? Naja. Also, Sie sind gesonnen, 5 Jahre Ihres Lebens auf Ihrer Majestät Schiff der Beagle zu verbringen. Wenn es Ihnen zusagt, ja. Ich nehme an, Professor Hanslow hat Ihnen schon klargemacht, dass ich ein schwieriger Mann bin. Dickköpfig, tyrannisch, gelegentlich auch launisch. Nicht in dieser Form. Das bin ich aber. Das ist er, weiß Gott. Ursprünglich haben Sie Medizin studiert, höre ich, wie Ihr Vater und Großvater. Beide berühmt. Warum haben Sie es aufgegeben? Sie fragen sehr direkt? Jawohl. Warum? Die Theorie war sehr interessant, aber ich war wohl etwas überempfindlich. Dieses Schreien der Patienten bei der Amputation eines Beines zum Beispiel. Oder beim Herausschneiden eines Blinddarms. Oder einem Kaiserschnitt. Der Whisky richtet ja nichts aus gegen den Schmerz. Vielleicht finden wir eines Tages Methoden, dieses ganze Leiden abzustellen. In 100 Jahren. Vielleicht auch erst in 200 Jahren. Aber beim heutigen Stand der Dinge... Starke Nerven sind also nicht Ihre Sache. Nein, weniger. Da haben Sie also auf die Theologie umgesattelt. Ja. Examen und Titel von Cambridge, wie Sie wohl wissen. Aber das wohl wegen meiner Empfindlichkeit. Um dem Geschrei der ewigen Höllenqual zu entrinnen. Gut. Gut. Sie haben ja Witz. Ausgezeichnet. Aber Sie sind auch Naturwissenschaftler, höre ich von Professor Hanslow. Er war mein Lehrer. Ich möchte das Urteil ihm überlassen. Ein ausgezeichneter Naturwissenschaftler, ganz ohne Frage. Sie werden stolz auf ihn sein können. Ich misstraue diesen Naturwissenschaftlern, offen gestanden. Sehr begreiflich, aber Sie suchen ja wohl einen. Ja, allerdings. Aber was sich heute Naturwissenschaftler nennt, das sind so eigenartige Atheisten. Materialisten. Oh, da seien Sie unbesorgt. Mr. Darwin ist so religiös, wie man sich's nur wünschen kann. Ist das wahr, Mr. Darwin? Ich weiß nicht, ob das zur Sache gehört, aber ja, irgendwie stimmt das schon. Und ob das zur Sache gehört? Ich will Ihnen rein Wein einschenken. Sie und ich. Wir werden, wenn ich Sie engagiere, viel Zeit zusammen verbringen. Ich bin ein Mensch, der fest im Glauben steht. Wenn sich herausstellen sollte, dass wir verschieden denken. Dass wir gleich denken, kann ich nicht versprechen. Aber ich glaube kaum, dass wir uns über Religion streiten werden. Ich glaube an Gottes wunderbare Weltordnung. Daran muss doch jeder simpel glauben, wenn er sich jemals die Mühe macht, nachzudenken. Er ist ein religiöser Mensch, das ist doch klar. Meine Bedenken mögen Ihnen befremdlich erscheinen. Etwas, vielleicht. Religion ist für mich ein sehr ernster Gegenstand. Was Sie als Naturwissenschaftler tun, das ist Ihre Sache. Als Kapitän braucht man Gesellschaft. Ich will das nicht zu sehr betonen. Ich verstehe. Gut. Ich glaube wirklich, wir verstehen uns. Dann sind Sie engagiert. Die Reise beginnt in Plymouth am 27. Dezember. Schaffen Sie das zeitlich? Damit wäre schon alles geregelt? Wenn Sie keine Einwände haben? Bestimmt nicht. Er wird mit Kusshand zusagen. Ich sage zu. Gut. Sie gefallen mir, Darwin. Ihre Bedächtigkeit, die gefällt mir. Noch einen Brandy, dann mischen wir uns unter die Gesellschaft. Davies? Brandy, ja, sofort, Sir. Ich kann es noch kaum glauben. Aber hier bin ich an Bord, bereit zu einer 5-Jahres-Reise auf einem Kriegsschiff als Gesellschafter des Kapitäns. Obwohl das offiziell anders heißt. Forschungsbeauftragter nenne ich mich. Eigentlich eine Absurdität. Denn wir haben schon einen Naturwissenschaftler an Bord. Mr. Robert McCormick. Schiffsarzt und Sammler. Nicht gerade eine Leuchte, fürchte ich. Aber man kann sich mit ihm unterhalten. Wir haben uns heute früh kennengelernt. Da ist jemand an der Tür, Sir. Dann machen Sie bitte auf, Mr. Box. Oh ja, Sir, das ist ein Gedanke. Sie wünschen, Sir? Ah ja, hier bin ich richtig. Charles Darwin? Danke, Box. Lassen Sie den Herrn eintreten. Ja, Sir. Ich heiße McCormick. Und Sie sind Darwin? Der bin ich. Sehr gut, schon viel von Ihnen gehört. Nein, behalten Sie doch Platz. Sie schreiben da wohl ein Buch, wie? Noch nicht einmal aus dem Hafen und schreibt schon seine Abenteuer. Nur so etwas wie ein Tagebuch. Sehr gut, nur immer fleißig. Vielleicht lässt sich Geld damit machen, wer weiß. Ich glaube nicht. Jetzt mal im Ernst. Hören Sie zu. Wir beide, Sie und ich, wir sind auf diesem Kahn die Einzigen, die normal sind. Als Wissenschaftler, verstehen Sie? Wie alt sind Sie noch? 21. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden mich brauchen. Wir werden uns glänzend ergänzen. Bitte? Na, der Gedanke wird Ihnen doch schon selbst gekommen sein. Mr. Darwin, Sie sind ein junger Mann ohne Erfahrung und ich bin ein alter Mann mit Erfahrung noch und noch. Nur, Sie haben dank Geburt und Vermögen Dienstboten und Hilfskräfte. Wenn wir auf so eine Insel kommen, dann haben Sie die Mittel und die Leute, sie abzusuchen. Aber wissen Sie auch, wonach? Darauf kommt es doch an, dass man weiß, wozu das Ganze. Wenn wir unsere Kräfte zusammentun, Ihre Leute, meine Erfahrung... Und wozu das Ganze? Zum Publizieren. Was wir brauchen, ist Material für wissenschaftliche Publikationen. Ich sage Ihnen, darf ich mich setzen? Oh, ich bitte darum. Entschuldigen, das ist hier nicht... Box? Wenn Sie hier Platz nehmen möchten, Herr Doktor. Danke, schon geschehen. Also, ich sage Ihnen... Wonach ist eine Insel abzusuchen? Sie sind ja noch so jung. Sie haben ja keine Ahnung. Planung, effiziente Planung. Das ist das A und O. Während der Fahrt formulieren wir die Theorie und wenn wir an Land gehen, sammeln wir das Beweismaterial. Man hat mich bereits einmal zum Mitglied der Londoner Akademie vorgeschlagen. Wussten Sie das? Wir formulieren die Theorie? Dann sammeln wir erst das Material? Stellen Sie sich nicht so an, mein Lieber. Die Theorie, das ist doch ein Klacks. Der Bau des Universums liegt fest. Da sind wir uns ja wohl einig. Wir formulieren die Theorie, wie Felsformationen im Südpazifik oder Schildkröten oder Gott weiß was in diesen Bau hineinpassen. Sie sind ja Geistlicher. Wie ich höre, das könnte sehr nützlich werden. Und dann sammeln wir das entsprechende Beweismaterial. Aha. Es hat geklopft, Sir. Wegschicken? Nein, sehen Sie erst mal nach, wer es ist. Ah, Herr Kapitän, bitte treten Sie ein. Danke. Kapitän Fitzroy, in Uniform habe ich Sie kaum erkannt. Schon gut, Mr. Darwin. Meinetwegen brauchen Sie nicht aufzustehen. Hallo, McCormick. Ich komme nur eben vorbei, um mich zu vergewissern, dass Sie zu Ihrer Zufriedenheit untergebracht sind, Mr. Darwin. Danke, ich bin sehr zufrieden. Tut mir leid, dass Ihre Leute unter Deck so beengt sind, aber unsere Kajüten sind knapp. Alles in bester Ordnung. Nehmen Sie sich in Acht vor diesem Dr. McCormick. Der wirkt gehirnerweichend. In einer Stunde legen wir ab. Sie essen doch mit mir, ja? Mit Vergnügen. Kommen Sie auch, McCormick? Ich, Sir? Aber ja, gern, Sir. Gut, danke. Da bin ich doch gespannt, wie diese zwei Wissenschaftler miteinander auskommen. Da gibt es sicher keinerlei... Bis nachher, die Herren. Bis nachher, Herr Kapitän. Jawohl, Sir. Sehr seltsam. Ich muss schon sagen, ich am Kapitänstisch? Er wird seine Gründe haben. Ich weiß nicht. Ein verrückter Hund, dieser Kapitän. Die Herren sind also völlig entgegengesetzter Ansicht. Durchaus nicht. Davon kann nicht die Rede sein, Sir. Ich muss doch sehr bitten. Regen Sie mich nicht auf, McCormick. Sie sind doch der Meinung, alles sei schon bekannt. Und Sie, Mr. Darwin, Sie sind der Meinung, die Naturwissenschaft habe alles vorurteilslos zu erforschen. Habe ich das richtig verstanden? Im Großen und Ganzen ist der Bau der Natur bekannt. Allerdings, unsere Aufgabe ist... Und Mr. Darwin? Ich maße mir nicht an. Sie maßen sich nicht an. Mit anderen Worten, sollten Ihre Forschungsergebnisse die Welt auf den Kopf stellen, Sie würden trotzdem dabei bleiben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendetwas, was ich herausfinde, die Welt auf den Kopf stellen sollte. Sollte es aber passieren, was bliebe mir anders übrig? Da bin ich ganz Ihrer Ansicht. Sie können das nicht wissen, aber ich bin selbst lange Zeit der Frage nach der buchstäblichen Wahrheit der Bibel nachgegangen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie die Wahrheit sagt, Wort für Wort, von Anfang bis Ende. Man hat ja viel Zeit zum Lesen auf diesen langen Reisen. Jedenfalls, ich bewundere Ihre Einstellung, Mr. Darwin. Vorurteilslose Erforschung, zuverlässig begründete Antworten. Ich habe nie gesagt... Ja, ganz recht. Noch etwas Lachs? Danke. Ja, ausgezeichneter Lachs. Wirklich. Ich wollte nur sagen... Wir wissen genau, was Sie sagen wollten, Mr. McCormick. Freut mich, dass der Lachs Ihnen schmeckt. Ich finde es eigenartig, Herr Kapitän. Ich bitte, mir das nicht zu verübeln. Aber Sie scheinen uns ja förmlich in einen Zweikampf bringen zu wollen. Darwin und mich, ich finde, dass... Sie sind wohl nicht gerade ein Sportsmann, Doktor. Auf meine Art bin ich... Ich bin sehr für den sportlichen Wettkampf. Wie wahrscheinlich auch Mr. Darwin. Wettkämpfe sind der bevorzugte Zeitvertreib der herrschenden Oberschicht. Und keineswegs so dumm, wie Sie vielleicht meinen, Doktor. Man möchte sich messen und auch den anderen. Finden Sie das nicht auch, Mr. Darwin? Ich kann es gut begreifen. Theoretisch. Theoretisch? Wenn wir das, was wir sind, durch göttliche Fügung sind, Herrscher, Kaufleute, Landleute und so weiter, dann kann man verstehen, dass gerade die besseren Leute sich überzeugen möchten, um wie viel sie besser sind. Daher die Vorliebe der herrschenden Oberschicht, wie sie sie nennen, für Wettkämpfe, Fuchsjagden, Glücksspiele. Als ob sich auf diese Art beweisen ließe, wie hoch sie stehen. Beinahe wie Engel. Sie denken darüber anscheinend anders. Ich habe mir bis jetzt noch keine feste Meinung gebildet. Ich möchte eher bezweifeln, dass der Allmächtige seine kostbare Zeit damit verschwendet, seine Schoßkinder ins Parlament zu bringen oder den jungen Lord so und so eine 7 würfeln zu lassen. Mindestens für manches von dem, was auf der Welt geschieht, sind nur wir selbst verantwortlich, denke ich mir. Sie bestreiten also, dass alles, aber auch alles auf der Welt, göttlich verordnet ist? Etwas freien Willen mag es ja geben, aber doch nur in den Grenzen der gottgegebenen natürlichen Tüchtigkeit. Nehmen Sie den da, McCormick, stammt aus einem Bauerngeschlecht. Sie werden doch nicht behaupten wollen, er sei Ihnen als Wissenschaftler ebenbürtig oder könne es jemals werden. Nehmen Sie es mir nicht übel, McCormick. Sie kennen sich doch in der Bibel aus, Herr Kapitän. Aus welchem Geschlecht war Adam? Sie sind schlau, Mr. Darwin. Wie die Schlange. Sie interessieren mich. Ich schlage eine kleine Wette vor. Ich wette, in der Konkurrenz mit Ihnen um den Posten des Forschungsbeauftragten wird Dr. McCormick innerhalb eines Monats den kürzeren ziehen und von Bord gehen. Gehen oder gegangen werden? Sie entscheiden ja die Wette selbst, Herr Kapitän. Vorsicht, Verehrter, bedenken Sie bitte, mit wem Sie reden. Also, was ist, McCormick? Ist die Wette fair oder nicht? Können Sie sich behaupten, Mann gegen Mann? Ich kann nur nicht einsehen... Stopp, die Wette gilt. Dem Tüchtigen gehört die Welt. Wer von Gott die größeren Fähigkeiten mitbekommen hat, wird gewinnen. Also gut, ganz wie Sie meinen, Sir. auch nicht. Was tun Sie an Deck bei diesem Wetter? Ich halte Ausschau nach Land, Mr. Darwin. Ich mustere ab. Was? Ich mustere ab. Ich bin krank, Sir. Nichts wie runter von diesem Kahn und heim nach England. Geht's Ihnen so schlecht? Und der Kapitän soll seine Wette so leicht gewinnen? Zum Teufel mit dieser Wette und zum Teufel mit Ihnen, Sir. Das tut mir leid, dass Sie es so empfinden. Gute Nacht, Mr. Darwin. Gute Nacht. Rio de Janeiro, 5. April 1832. Nun hat uns der gute McCormick verlassen. Wir hatten unseren Ärger miteinander. Er hielt sich für selbstverständlich berechtigt, schon als der Ältere von uns beiden, über meine Leute zu verfügen, so oft er sie zum Erbeuten seiner Präparate brauchte. Sollte ich mir das gefallen lassen, da ich sie ja auch brauchte und sie schließlich bezahle? Ich gebe zu, es ist ungerecht. Die ganze Gesellschaft ist irgendwie ungerecht. Aber es bleibt die simple Tatsache, dass ich finanziell und gesellschaftlich stärker bin als er, wie der Kapitän sich ausdrücken würde. Ich beklage tief, dass es so ist. Aber so ist es. Er ist also nicht mehr da. Gehen wir an Land, Sir, wie üblich? Ja, sicher. Hier gibt es eine Menge zu lernen, denke ich. Dann werde ich mich um Gerät und Ausrüstung kümmern. Ja, danke. Und Mr. McCormick kommt nicht mit? Nein. Nein, künftig nicht mehr. Was machen Sie für ein saures Gesicht, mein lieber Charles? Ihn werden wir kaum vermissen. Ein Glück, dass wir ihn los sind. Und wenn wir einen Mediziner brauchen, dann haben wir ja Sie. Also erzählen Sie mal, wie kommen Sie zurecht? Interessante Arbeit. Auch wenn mancher sie langweilig finden würde. Löcher in Felsen bohren, Flügel und Schnäbel von Vögeln messen. Zu welchem Zweck, wenn ich fragen darf? Wer weiß. Ich sammle nur Exemplare. Vielleicht, dass eines Tages jemand anders... Ich habe den Eindruck, mein Lieber, Sie sagen mir nur die Hälfte. Nein, das ist es nicht. Allerdings, manchmal habe ich den Eindruck... Reden Sie schon. Wenn ich diese Finken vergleiche, das ist sehr eigenartig. Von Insel zu Insel sind die Arten ganz verschieden. Aber jeder Fink ist ganz an die jeweilige Umgebung angepasst. Langer Schnabel, kurzer Schnabel, gerader Schnabel, gekrümmter Schnabel. Längere Flügel, kürzere Flügel. Man könnte sich vorstellen, dass sie alle von einem Urelternpaar abstammen und auf ihren Wanderungen von Ort zu Ort durch die Jahrhunderte... Unfug, Mr. Darwin! Und Gott sprach, es wimmle das Wasser vom Gewimmel lebendiger Tiere und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels. Und es geschah also, da ward aus Abend und Morgen... Ja, ich weiß. Aber angenommen, er hätte an diesem fünften Tag nur die Stammeltern geschaffen. Den Urfinken sozusagen. Unmöglich, die Schrift sagt, es wimmle das Wasser. Das heißt doch mit Sicherheit alles Wasser, überall. Und sie sagt, und Gevögel fliege auf Erden. Das heißt doch mit Sicherheit über der ganzen Erde. Also hat er jede Art geschaffen und jede Umgebung und jedes Geschöpf seiner Umgebung angepasst. Was war dann Adam? Schwarz oder weiß? Weiß natürlich. Die Schrift sagt uns doch, dass die Kinder Hams schwarz wurden wegen ihrer Sünde und Gemeinheit. Ah ja. Und wie ist das mit der Pferdezucht? Verändern sich Pferde nicht im Laufe der Zeit, je nach der Auswahl, die der Züchter trifft. Heiliges Kanonenrohr. Ihnen ist wohl tatsächlich ernst mit diesem Gedanken? Das weiß ich noch nicht, Kapitän. Ich stelle nur Fragen. Gefährliche Fragen, die im Wahnsinn enden, Mr. Darwin. Ich weiß, wo der Wahnsinn beginnt, glauben Sie mir. Die Welt ist eine herrliche, wunderbar komplizierte Ordnung. Ein unglaublich geniales Uhrwerk sozusagen. Sie funktioniert wie ein klardenkendes, systematisch arbeitendes Gehirn. Das ist unumstößliche Tatsache. Daran müssen wir festhalten. Wenn wir an Gottes genialem, vollkommenen Plan nur einen Augenblick zweifeln, sind wir geliefert. Geliefert? Nur weil wir einen Augenblick... Wahnsinn, Mr. Darwin! Dem Wahnsinn ausgeliefert! Die Welt ist doch der Ausdruck von Gottes Wesen, oder nicht? Und Gottes Wesen ist unser Heil! Wenn Sie die Welt in ein Chaos stürzen, den blinden, holpernden Zufall ausliefern... Glauben Sie mir, ich sage das auch nicht aus Schwäche oder aus Angst um meine eigenen gesunden Sinne. Ihre Fragen rühren an den Kern der Weltordnung! Ich verstehe. Vielleicht haben Sie recht. Sie haben natürlich ganz recht, wenn Sie feststellen, wie wunderbar jedes Teil in das andere greift. Zum Beispiel bei diesen Schildkröten. Ja, nicht wahr? Erstaunliche Geschöpfe. Gerade die Schildkröten habe ich besonders eingehend studiert. Sehen Sie, Sir. Ich glaube, wir haben es gefunden. Der Paarungsplatz der Schildkröten. das schon je ein Menschenauge gesehen hat? Nur die Eingeborenen, denke ich. Nicht einmal die Eingeborenen, das glaube ich nicht. Während der Paarung sind Schildkröten eine leichte Beute und ihr Fleisch ist sehr schmackhaft, behaupten die Insulaner. Diese Tiere hätten nie, wer weiß, wie viele Jahrhunderte überlebt, wenn dieser Platz allgemein bekannt wäre. Altmodisch sehen sie aus. Wahrhaftig. Die müssen so alt sein wie die Welt. Ja, interessant. Älter als wir, meinen Sie? Als unsere Art? Das ist mir zu hoch, Sir. Wie meinen Sie das? Das weiß ich selbst nicht genau. Aber sehen Sie nur, wie sehr sie uns ähneln. Etwa so groß wie wir, nur viel schwerer. Arme und Beine ganz wie der Mensch. Augenlider zum Öffnen und Schließen. Ganz anders als bei Fischen und Schlangen. Aber die Schale, Sir, das sind doch Reptilien. Die legen doch Eier. Ja, ja, ich weiß. Vorsicht, der Riese da hat uns entdeckt. Halt, warten Sie, Sir. Keine Gefahr. Die Tiere haben im Augenblick nichts im Kopf als nur das. Richtig. Daran habe ich nicht gedacht. Wenn wir wollten, könnten wir ganz nah herangehen. Unsere Pistolen ziehen. Ich frage mich, ob Schildkröten auch den Tod fürchten. Ob sie wohl auch beten? Meinen Sie, Sir? Verdammt noch mal, Darwin, ich meine es gut mit Ihnen. Jetzt sage ich es Ihnen zum 100. Mal. Lassen Sie doch diesen Schwachsinn. Aber die Gesteine, Kapitän, und die Fossilien. Wie erklären Sie die? In 3 Meter Tiefe finden wir Überreste von Tieren, die ganz anders sind als das, was wir heute an Tieren kennen. Das legt doch den Gedanken nahe, dass vor 1000 Jahrtausenden... Die Zeit hat es nie gegeben. Es steht doch einwandfrei fest, dass die Welt im Jahre 4004 vor Christi Geburt erschaffen wurde. Das steht fest. Zweifelsfrei. Wie kann irgendetwas, das wir Menschen glauben, zweifelsfrei feststehen? Wir haben die Schrift, Charles. Die Bibel. Das ist ein Problem. Zugegeben. Gottes Offenbarung? Ein Problem? Ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Sie werden aber doch zugeben, dass die Menschen nicht immer in Kutschen gefahren sind. Dass die Transportmittel sich entwickelt haben. Das gehört nicht zur Sache. Außerdem gab es ja schon Elias Wagen. Gezogen von? Was meinen Sie? 4 belgischen Kaltblütern oder waren es Hannoveraner? Törichte Fragen, vom Teufel eingeflüstert, nehmen Sie es mir nicht übel. Sie regen mich wirklich auf, das sehen Sie doch. Winken Sie gar nicht an meine Verdauung? Ich bitte um Entschuldigung. Tut mir wirklich leid. Das glaube ich ja. Aber was hilft mir das? Wenn ich hier Magengeschwüre bekomme, mitten im Pazifik. Sie haben ganz recht. Lassen wir das Thema. Sehr richtig, jawohl. Schluss mit dem Thema. Der Kernpunkt ist doch, entweder ist die Welt aufs Weiseste geordnet, zweckvoll geplant, oder sie ist es nicht. Ja, das ist wohl der Kernpunkt. Ja. Betrachten Sie doch die Sterne. Die Gestalt einer Schneeflocke. Die herrliche Mechanik eines Schiffes unter vollen Segeln. Wie können Sie da noch an der Ordnung des Universums zweifeln? Ich zweifle nicht an der Ordnung des Universums. Ich zweifle Sie nur... Sie zweifeln an Gott, Sir! Das wollte ich nicht sagen. Ich... Sie zweifeln an Gott! Ich muss Sie ersuchen, meinen Tisch zu verlassen. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Kapitän. Ich wollte nicht... Ich ersuche Sie, meine Kajüte zu verlassen. Guten Abend. Guten Abend. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie verletzt habe. Kein Wort mehr, bitte. Gehen Sie. Wie Sie wünschen. Wer ist da? Sind Sie das, Box? Nur ich, Sir. Geht es Ihnen nicht gut? Doch, doch. Sie kommen mir ein bisschen nervös vor, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf. Das bin ich auch, ja. Ich erfülle meine Aufgabe nicht, das bedrückt mich. Wir haben doch sehr eifrig gesammelt. Von dieser Aufgabe spreche ich nicht. Man hat mich engagiert, damit ich dem Kapitän menschlich, damit ich ihm Gesellschaft leiste. Und jetzt haben wir seit 6 Wochen kein Wort miteinander gesprochen. Er ist ein harter Kopf, Sir. Ein wunderlicher Mann. Geht da auf der Brücke auf und ab und brüllt vor sich hin, obwohl er allein ist. Er wird beten, denke ich. Genau, Sir. Betet da im strömenden Regen. Ein merkwürdiger Herr. Und er wird immer merkwürdiger werden, je länger er sich so abschließt. Das ist doch nicht Ihre Schuld, Sir. Ich weiß nicht. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Der wird schon wieder. Muss ja eigentlich. Sonst wieder noch eines Nachts von der Brücke. Ja, ja, der wird schon wieder. Das glaube ich auch. Aber was dann? Er kann ja gegen sich selbst nicht an, dieser Bedauernswerte. Es geht ja um 2 Weltansichten gewissermaßen. seine Vorstellung von einer göttlichen Ordnung und meine Vermutung, dass... Selbst wenn er mich wieder an seinen Tisch bittet, ich kenne mich doch, es fällt mir schwer, nicht die Wahrheit zu sagen, wie ich sie sehe. Und ich kenne doch seine Schwäche hinter dieser starren, aristokratischen Maske. Fast eine Art Verzweiflung, wenn es zwischen unseren Anschauungen hart auf hart geht. Wer von uns beiden lebenstüchtiger ist, welche Weltansicht meine ich? Sie machen sich zu viel Gedanken, Sir. Der Kapitän wird das schon überleben. Hoffentlich. Nur diese Manie, die er hat, alles als Wettkampf aufzufassen. Nein, schlimmer. Als einen Kampf zwischen Jäger und gejagten Wild. Wenn ich da wetten müsste, Sir, ich würde auf Sie setzen. Vielleicht kommt es ja auch nicht so weit. Ich bin weiß Gott kein Jäger. Auch wenn ich mich manchmal hinreißen lasse. Herein. Mr. Darwin, Kapitän Fitzroy lässt Sie freundlichst bitten, heute Abend mit ihm zu speisen. Sagen Sie dem Kapitän, ich nehme die Einladung dankend an. Sehr wohl, Sir. Und schon beginnt er, der Wettkampf. Sieht so aus. 20. Dezember 1835. Ich erkenne mich selbst kaum wieder, wenn ich den guten Fitzroy so in die Enge treibe. Ihn, der mich jagen will. Immer wieder lasse ich mich von ihm reizen und hinreißen. Ich habe ein eigenartiges Vergnügen daran. Ich kann's nicht leugnen. Die Lust des Raubvogels, der auf seine Beute stößt. Der Gedanke schockiert mich. Als ob wir Menschen Tiere wären. Aber eben dieser Gedanke ist mir gekommen. Damit habe ich den armen Fitzroy heute Abend erschüttert. Er hätte fast geweint. Falsch, falsch, falsch, Unsinn, Blödsinn! Die Gesellschaft, meinetwegen, die hat ihre Evolution, wie Sie das nennen. Das will ich Ihnen zugeben. Ich gebe sogar zu, dass auch die Religion sich wandelt. Aber nur, weil der Mensch so vernagelt ist. Aber dieser Gedanke, dass Adam ein Affe gewesen sein soll. Himmelswirr und Klüverbaum. Dass Adam ein Affe war, habe ich nie gesagt. Ich kann überhaupt nichts definitiv sagen. Ich habe nur eine ganz vorläufige Theorie. Aber wenn sich die Theorie bestätigen sollte, dann sind die Affen unsere Vettern. Und unser gemeinsamer Urahn. Traut man doch seinen Ohren nicht. Fürchtet ein Affe den Tod? Betet ein Affe etwa zu Jesus? Vielleicht, wenn wir Missionare schicken. Jetzt machen Sie aber einen Punkt! Schluss. Aus. Erledigt. Kein Wort mehr. Ganz wie Sie wünschen. Aber ich sollte Sie doch unterhalten. Mr. Darwin, Sie sind doch mein Freund. Wir sind doch aus einem Stall. Wir wollen doch beide das Gleiche. Muss ich denn hier Geständnisse machen? Mir hat noch nie ein Mensch so nahe gestanden wie Sie. Dieser Streit zwischen uns, das ist doch ein Schwachsinn. Sie haben recht, Kapitän. Wir sollten uns vertragen. Wir sind bald in Neuseeland. Da weiß ich ein sehr nettes Lokal. Darf ich Sie einladen? Dann werden wir unser Kriegsball begraben. An mir soll's nicht liegen. Also, Sie nehmen an. Na, Gott sei Dank. Wir sind doch Idioten, nicht? Immer muss ich Streit bekommen mit meiner alten Querköpfigkeit. Also, auf Neuseeland. Auf Neuseeland. Seht euch den an, mein Freund Darwin. Der meint, seine Großmutter war ein Gorilla. Ja, ihr lacht, Herr Schöpfen, aber nein, da war es ernst. Kunschal, sag's ihm. Ja, so ist es. Ich denke, meine Vorfahren vor vielen hundert Jahren waren vielleicht Tiere im Urwald. Ihre Vorfahren, meine Herren, übrigens auch. Ja, du musst ja bescheuert sein, Kleiner. Deine vielleicht. Meine Vorfahren jedenfalls haben nie auf Bäumen gesessen. Vielleicht sind sie im Meer geschwommen. Sie haben sowas Fischähnliches. Das zeigt mir, Herr Kleiner. Und die Brille ab. Nicht scharf. Steckt sie sonst. So ein verrückter Kerl. Kellner! Wie fühlen Sie sich? Geht's wieder? Ich lebe noch. Dank Ihnen. Sie werden zugeben, kein Gorilla kann tierischer oder brutaler sein als manche Menschen. Sie sind schon wieder bei dem Thema. Aus gegebenem Anlass. Das haben Sie nur davon. Wie denken Sie jetzt von Ihrer Idee des Überlebens durch endlosen Kampf? Mich überzeugt der Gedanke mehr denn je. Angenommen, in 10 Jahren, wenn ich meine Theorie bis ins Letzte ausgearbeitet habe, veröffentliche ich sie und die ganze wissenschaftliche Welt gibt mir recht. Werden Sie stark genug sein, Kapitän, diesen Schock zu überleben? So weit kommt's noch. Angenommen, es käme dazu. So weit kommt's nie. Garantiert. Sie wollen mir nur Angst machen. Aber wenn es so käme. Angenommen, ich gelange zu der These, wenn auch mit allen Vorbehalt, es gibt keinen Gott jenseits unserer sichtbaren Wirklichkeit. Das ganze Naturgeschehen ist nur ein blinder Kampf der Starken gegen die Schwachen. Die ganze seltsame Schönheit, die Sie in den Sternen sehen, in der Schneeflocke, in der wunderbaren Mechanik eines Schiffs unter vollen Segeln. Angenommen, ich vertrete die These, gestützt auf Berge von Beweismaterial, all das ist nur Evolution. Die vernunftlose Natur probiert dies und probiert das. Und was sich nicht bewährt, geht unter. Wenn die Schönheit des Universums, die wir beide bewundern, nichts weiter ist als erklärbarer Zufall, wie werden Sie dem standhalten, Kapitän? So weit kommt's nie, sag ich Ihnen. Sie haben ja den Verstand verloren. Immerhin, der Tag könnte kommen. Ich möchte Sie vorher warnen. Nein und nein und nein. Dieser Tag kommt nie. Glück und Erfolg bei Ihrem Publikum, Charles. 20 Jahre haben Sie gebraucht und ich, Ihr alter Lehrer, ich kann nicht dabei sein. Und jetzt muss ich zu dieser Vorlesung von einem Mönch namens Mendel im Hörsaal gegenüber. Ich konnte es nicht absagen, tut mir leid, mein Lieber. Naja, ist auch egal. Ich weiß genau, wie die akademische Welt auf Ihre Theorie reagieren wird. Bedauern Sie mich. Ich muss mir, während Sie reden, irgendwelchen Unsinn über Bohnenzucht anhören. Haben Sie Lampenfieber? Und ob ich Lampenfieber habe, mein lieber Henslow? Das brauchen Sie nicht. Sie haben ja recht. Die Zukunft wird es beweisen. Übrigens, draußen auf dem Gang sah ich eben einen alten Bekannten von Ihnen auf und ab gehen, mit einem Bibelbuch auf dem Kopf. Einen alten Bekannten von mir? Ihren alten Freund, Kapitän Fitzroy. Hier? Um Gottes Willen, den müsste ich ja begrüßen. Das lassen Sie lieber sein. Ich fürchte, der Mann hält Sie für den leibhaftigen Teufel. Und schlimmer noch, er macht sich den Vorwurf, dass er sich auf die Welt losgelassen hat. Ich sagte Ihnen schon damals, in seiner Familie bricht immer wieder der Wahnsinn durch. Jetzt ist es bei ihm anscheinend soweit. Ich bin daran schuld, in gewisser Weise. Doch nicht Sie. Und damit, die Natur. Und damit erteile ich das Wort unserem berühmten Kollegen Mr. Charles Darwin. Nun muss ich aber gehen. Geben Sie es ihm nur kräftig. Ich werde mich bemühen. Untersuchen wir nun den physiologischen Bau der Galapagos-Echse. Und vergleichen wir ihn mit dem Körperbau fossiler Fische. Fantastischer Gedanke. Hirnverbrannte Idee. Das darf ich doch nicht sagen. So finden wir eine Wirbelsäule, die genau der fossilen Fische analog ist. Und auch der menschlichen Wirbelsäule. Bis auf die folgenden Unterschiede, die ich noch theoretisch begründen werde. Die Bibel! Die Bibel! Darf den Verrückten noch raus? Glauben Sie, der ist verrückt? Die Bibel! Die Schrift! Zusammengefasst lässt das vorliegende Material darauf schließen, dass... Unerhört gut, stellt die Welt auf ganz neue Grundlagen. Warten Sie ab, was die Kirche sagt. Mr. Darwin, wir möchten Ihnen danken für diesen interessanten und aufregenden Vortrag. Wir haben keinen Tee mehr. Ich lasse Box 9 bringen. Nein, nicht nötig, danke. Also, nun sagen Sie, wie war das Echo auf Ihren Vortrag? Ich höre überall nur Gutes. Ja, ich muss sagen, das Publikum war freundlicher, als ich erwartet hatte. Und wie war Ihr Mönch? Langweilig. Lauter Tabellen und grafische Darstellungen. Ich bin eingeschlafen. Was ist denn? Sie sind so abwesend. Ich muss immer an den armen Fitzroy denken. Zwischen uns lief so etwas wie ein Wettkampf. Wessen Weltansicht lebenstüchtiger sein würde. Hoffentlich hat er es inzwischen begriffen. Mit seinen Ansichten konnte er nicht gewinnen. Armer Teufel. Ihm ging es dabei um alles. Ich glaube, zu manchen Zeiten hätte er mich am liebsten umgebracht. Auch wenn er mich dann wieder umarmte und beteuerte, wir zwei wären die besten Freunde. Er hat doch nie geheiratet, oder? Herr Rhein? Nein, ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, unsere Meinungsverschiedenheiten sind ihm schon sehr zu Herzen gegangen. Mr. Darwin, es ist etwas Unangenehmes passiert. Kurz nach Ihrem Vortrag... Ja, was denn? Ein Mann, Sir, hat sich die Kehle durchgeschnitten. Eine fürchterliche Geschichte. Kann ich nicht mit Ihnen allein sprechen. Warum nicht vor dem Professor? Nur reden Sie schon, Box. Mr. Darwin, Kapitän Fitzroy ist tot. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk mit ihren ersten Programmen. Das Hörspielforum brachte Mr. Darwin, Kapitän Fitzroy ist tot, von John Gardner, in der Übersetzung von Robert Schnorr. Es sprachen Charles Darwin, Wolfram Koch, Box, Heinz Ostermann, Professor Henslow, Peter Fricke, Kapitän Fitzroy, Jürgen Schmidt, McCormick, Hans-Helmut Dicko, Stuart, Günther Backenecker, Diener, Günther Cordes und andere. Die Regie hatte Heinz Wilhelm Schwarz.